Legion für den Angriff mobilisiert. Und Riga ist ab morgen die Hauptstadt des Balkenlandes. Ansonsten werde ich es von der Karte auslassen. Niemals wollte man sich dem Bolschewik ergeben.